Gewaltig mich nur bis ich sterbe. Doch mitgehangen, mitgefangen. Guten Tag, ich bin Mutter Erde. Vergewaltig mich nur bis ich sterbe. Mitgehangen und mitgefangen. Guten Tag, ich bin Mutter Erde. Vergewaltig mich nur bis ich sterbe. Doch mitgehangen. Ich bin Mutter Erde. Vergewaltig mich nur bis ich sterbe.